Hörst du es Sünde? Wer spricht zu dir? Liebevoll zärtlich, oh komme zu mir. Es ist der Heiland, in ihm allein kann deine Seele geborgen stets sein. O komm doch zu Jesus, o eile zu Jesus, weiß seine Liebe nicht länger ab. Glaub es nicht immer, hörst du die Stimme noch locket dich seine Gnade. Weißt du es Sünde, dass er für dich schuldlos gelitten in Qualen verblich, in Todesschmerzen Lieben zerflieht, für alle Menschen im heißen Gebet. O komm doch zu Jesus, o eile zu Jesus, weiß seine Liebe nicht länger ab. Glaub es nicht immer, hörst du die Stimme heute noch locken dich seine Gnade. Weißt du es Sünde, was er getan? Brennend dich liebet der Schmerzensmann. Durch seinen Tod brach er die Bahn zum ewigen Leben ohne. Zu Jesus, o eile zu Jesus, weiß seine Liebe.